Wenn man in einem Gespräch die paralinguistischen Elemente auf einer der beiden Seiten künstlich ausschließt, etwa dadurch, dass der Gesprächspartner unsichtbar hinter einem Schirm sitzt und mit monotoner Computerstimme spricht, geht fast alles an Bedeutung mit verloren. Die Gesprächsteilnehmer werden konfus, nervös und ärgerlich. Sie verlieren den Faden oder verhaspeln sich und irgendwann sagen sie gar nichts mehr. Außerdem hängen Bedeutung und Wahrheitsgehalt auch noch vom größeren Zusammenhang oder Hintergrund ab. Die Bäume sind rot, kann für eine malende Vierjährige eine wahre Aussage sein. Der Mond ist aus Frischkäse, für eine Schaufensterauslage, die mit verschiedenen Käsesorten das Sonnensystem darstellt. Du bist gemein, Papa, ist vorübergehend wahr, wenn Papa seiner kleinen Tochter vor dem Mittagessen die Süßigkeiten wegnimmt. Heute geht es ihm erstaunlich gut, für einen sterbenden Krebskranken, der die Augen öffnete und seine Frau begrüßte. Der Weltraum ist leer, für einen Astronauten, dem die funktionierende Sauerstoffversorgung in seinem Raumanzug sehr am Herzen liegt. Die Zeit vergeht sehr schnell, für zwei Liebende. Die Wahrheit einer Aussage über einen Gegenstand in einer bestimmten Situation hängt auch davon ab, wie wir die Dinge unbewusst in Schubladen einordnen. Nimm als Beispiel ein wohlbekanntes Rätsel. Die Polizei wird an den Ort eines Verbrechens gerufen. Die Beamten finden in einem Zimmer einen Mann, der tot am Boden liegt. Zwei umgekippte Stühle, einen Tisch und 53 Fahrräder. Was war geschehen? Die Antwort findest du nur, wenn dir einfällt, dass es bei uns einen weit verbreiteten Spielkartensatz gibt, bei dem auf den Kartenrückseiten Fahrräder abgebildet sind. Und wenn davon 53 vorhanden waren, muss hier jemand betrogen haben. Kann man dies Rätsel nicht lösen, so liegt das daran, dass man das Wort Fahrräder gleich auf eine bestimmte Weise eingeordnet hat und keine andere Möglichkeiten mehr bedenkt. Oder nehmen wir als Beispiel jemanden, der gebeten wird, zu einer Gesprächsrunde nach dem Abendessen 4 Sitzgelegenheiten mitzubringen. Er bringt einen Esszimmerstuhl, einen Schaukelstuhl, einen Knautschsessel und eine Hängematte, die alle für eine Diskussionsgruppe durchaus geeignet sind. Wären die Sitzgelegenheiten für ein gemeinsames Essen gedacht gewesen, hätte der Gastgeber sicher ein langes Gesicht gemacht. Die Bedeutung von Sitzgelegenheit ist also nicht festgelegt, sondern hängt vom Zusammenhang ab, von der Situation, in der Sitzgelegenheiten benötigt werden. Die Art, wie Wörter in einer Kultur benutzt werden, lässt Rückschlüsse auf deren Wertesystem zu. Für die Inuit im hohen Norden ist Schnee etwas sehr Wichtiges, wie du dir denken kannst. Wir nennen diesen weißen Stoff einfach Schnee und charakterisieren ihn dann vielleicht noch mit ein paar Adjektiven wie sauber oder schmutzig. Aber die Inuit haben mindestens 17 Wörter für verschiedene Arten von Schnee, für verharschten Schnee, sulzigen Schnee, lockeren Schnee und so weiter. Wir dagegen haben viele Wörter, die mit Kämpfen zu tun haben. Ein Hinweis darauf, dass Konflikt und Aggression in unserer Kultur einen hohen Stellenwert haben. Politiker kämpfen ständig für unsere Rechte. Ärzte führen einen Feldzug gegen den Krebs. Unser Körper muss eindringende Bakterien abwehren. Das Militär kämpft für den Frieden. Bei einem Streitgespräch sind wir Gewinner oder Verlierer. Dieses immer wieder angesprochene Kämpfen oder Austragen von Konflikten beeinflusst unser Denken und Verhalten sehr tiefgreifend. Warum sprechen wir kaum oder nie von Begeisterung für unsere Rechte? Vom Friedensschluss mit dem Krebs, vom Zusammenarbeiten bei einer Diskussion. Wenn wir die Sprachen anderer Kulturen betrachten, wird uns erst richtig klar, wie die Sprache unsere Erfahrung verändert. Und nicht nur die Art, wie wir erfahren, ist davon betroffen, sondern auch, was es überhaupt in unserer Welt zu erfahren gibt. Eine Freundin unserer Familie, Trudy Sable, hat jahrelang bei den Mi'kmaq, den Ureinwohnern von Nova Scotia, geforscht, zusammen mit Bernie Francis, einem Mi'kmaq-Sprachwissenschaftler. In der Mi'kmaq-Sprache gibt es Substantive im Grunde nur als Verben mit besonderen Endungen, die sie zu Substantiven machen. Trudy sagt über diese Sprache, im Verb geschieht hier alles. Es ist der Brennpunkt dieser Sprache. Diese Verborientierung zusammen mit der Vielzahl möglicher Endungen, die angehängt werden können, machen hier die außerordentliche Fülle und Kreativität des Ausdrucks aus. Die Sprache wird dadurch anpassungsfähig. Sie vermag stets neue Ausdrücke hervorzubringen, um den wechselnden und unvorhersehbaren Realitäten des Lebens gerecht zu werden. Damit ist die Mi'kmaq-Sprache selbst ein Spiegelbild eines sich stets im Fluss befindenden Universums, das sich ständig wandelt und niemals gleich bleibt. Außerdem eignet sie sich wunderbar für Humor.